Gerhard Schröder sprach sich vehement gegen eine Extrawurst Ost aus. Und wahrscheinlich war das der Moment, in dem die SPD den kompletten Osten enttäuschte. Weil die Menschen dort die Ungerechtigkeit wahrnahmen, die in Hartz IV steckte. Weil sie sich in die Arbeitslosigkeit hineindenken konnten. Weil die Gefahr, im Osten arbeitslos zu werden, größer war. Der Gewerkschaftsbund Sachsen-Anhalt organisierte damals eine der größten Demonstrationen gegen Hartz IV in Köthen, einer Kleinstadt, die inzwischen regelmäßig wegen rechtsextremer Kundgebungen in die Schlagzeilen kommt. Und beim Wahlkampf der SPD in Wittenberge, in der brandenburgischen Prignitz, flogen 2004 Eier und angeblich auch Steine auf das Auto des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Eigentlich war er angereist, um den sanierten Bahnhof zu loben und das berufliche Bildungszentrum. Aber in einem Ort, in dem die Arbeitslosigkeit bei 22% lag, war die Solidarität mit denen, die in Hartz IV abrutschen würden, größer als die Freude über politische Almosen. Beim gleichen Termin wollte sich ein Mann vor die Wagenkolonne des Bundeskanzlers werfen. Sicherheitsbeamte stoppten ihn. Heute gibt es kaum noch nennenswerten Protest gegen Hartz IV. Die Arbeitslosen streben nicht nach einer Verbesserung ihres Zustands als Arbeitslose. Sie streben allein nach Arbeit.